Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Köln und Hamburg und dann noch ein paar Tage später London. Die vorerst letzten Konzerte in Europa auf der aktuellen Tour von Eric Clapton. Auf der Bühne steht er Anfang der kommenden Woche. Ja, und dass er da heute noch steht, das liegt daran, dass er auch nach heftigsten Abstürzen immer wieder aufgestanden ist. Drogen- und Alkoholentzug inklusive. Einen unerschütterlichen oder einen ungeschönten Blick auf das Leben des herausragenden Gitarristen Eric Clapton, den liefert jetzt eine filmische Biografie, die gerade auf DVD bzw. auf Blu-ray rausgekommen ist. Und die beweist übrigens, dass noch nicht alles über Eric Clapton auserzählt ist. Aber zunächst stellt Hartwig Tegeler in den neuen Film Love, Simon vor, die eben schon angesprochene Coming-out-Geschichte im Gewand der Highschool-Komödie. Ich bin genau wie du. Im Wesentlichen ist mein Leben völlig normal. Mit Greg Berlantis Film Love, Simon ist das schwule Coming-out im Mainstream-Kino angekommen. Zugegeben, als veritabler Hasser des Genres der Teenie-Highschool-Komödie muss man bei diesem Film zunächst tief durchatmen. Aber letztendlich, der liberale und tolerante Geist dieser Geschichte ist so charmant, so überzeugend, dass er die Abwehr gegen das Genre vollkommen wettmacht. Also, Simon, 17 Jahre alt. Also, wie gesagt, ich bin genau wie du. Nur, dass ich ein riesiges Geheimnis habe. Seit er 13 ist, weiß es Simon, aber er traut sich nicht, sich als schwul zu outen. Greg Berlanti nimmt dabei die Klischees der Highschool-Komödie und führt sie geschickt auf ihren Kern zurück. Die Frage nämlich, wie man in dieser verwirrenden Zeit der Adoleszenz den Durchblick bekommen bzw. eine Identität entwickeln kann, gar noch eine als junger Schwuler. Das bedeutet dann die richtig harte Übung. Wobei Simon in seiner Fantasie das Thema gegen den Strich bürstet, wenn sich nämlich Mädchen und Jungen in wunderbarer Paradoxie vor den Eltern als hetero outen. Ich habe überlegt, warum ich mich noch nicht geoutet habe. Vielleicht, weil ich es einfach unfair finde, dass nur Schwule sich outen müssen. Wieso ist hetero die Normalität? Ich muss euch unbedingt was sagen. Ich bin hetero. Ich stehe auf Mädchen. Willst du mich umbringen? Ich stehe auf Männer. Oh Gott, Hilfe, Jesus, bitte. Das schwule Outing, das Simon schließlich nicht freiwillig unternimmt. Ein Mitschüler postet seine Mails an einen Leidensgenossen, einen schwulen Blogger. Es entwickelt sich in Greg Berlantis Film zum wichtigen Entwicklungsschritt. So wird Simon zu einem jungen, selbstbewussten Mann. Seine Mutter bringt nicht den Anfang, sondern das Ende seines Leidens auf den Punkt. Du kannst jetzt endlich wieder du selbst sein, mehr als du seit sehr langer Zeit warst. Love, Simon von Greg Berlanti, herausragend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Sie sitzen beim Therapeuten. Meine Frau weiß nicht, wo sie beginnen soll, mir sozusagen den Kopf zu waschen. Das ist nämlich ihr Hauptanliegen. Die Ehe von Joanna, gespielt von Aglia Schiskowitz, und Valentin, David Striso, ist in die Jahre gekommen. Wir sind nicht hierher gekommen, um uns von Ihnen sagen zu lassen, dass wir uns trennen könnten. Auf diese Idee kommen wir durchaus von selbst. Die Wunderübung von Michael Kreisel entfaltet ein Beziehungsschlachtfeld. Die Ehepartner gehen einander vor dem Therapeuten an die Gurgel, suhlen sich in schlechten Erinnerungen. Es entfaltet sich eine nicht sehr überraschende Aussichtslosigkeit, bis eben der Therapeut diese titelgebende Wunderübung aus dem Ärmel zaubert, deren Clou an dieser Stelle nicht verraten werden darf. Dieser Film ist toll gespielt, aber auch recht vorhersehbar, hat dabei aber für die, die noch keine solchen Eheabgründe kennen, durchaus Exotisches. Und die anderen können mit der Selbsterkenntnis aufwarten, so sind wir Ehemenschen. Die Wunderübung von Michael Kreisel, annehmbar. Ach ja. Clapton, Cream, Layla, Junkie, Säufer, trockener Alkoholiker, vom Landei zum Gitarrengott und so weiter. Was soll's da noch zu erzählen geben? Vielleicht zu dieser Frage erstmal Eric Claptons Satz im Bonusmaterial der Dokumentation Eric Clapton Live in 12 Bars. And when I saw it, and it's a bit like watching a film of somebody else's life. Es ist fast so, als würde ich einen Film über jemand anders sehen. Lily Fini Zanuck hat ein Clapton-Porträt gedreht, das mit diesem großen Musiker tief hinabsteigt in dessen Abgründe hin zu seinen Dämonen. Live in 12 Bars basiert auf Material aus Claptons Privatarchiv und Interviews, die Zanuck mit dem Musiker, mit Weggefährten und Verwandten führte. Doch es gibt in dieser Doku nicht die üblichen Talking Heads, sondern nur die Stimmen zu hören, während wir Fotos oder dokumentarisches Filmmaterial sehen. Dramaturgisch ist das eine brillante Idee und es macht auf verblüffende Weise deutlich, wie sehr die ansonsten Doku-handelsüblichen sprechenden Köpfe eigentlich fast immer von dem ablenken, um das es geht. In Life in 12 Bars entsteht dagegen ein Erinnerungs-, ein Bewusstseinsfluss, der eine großartige Intensität erreicht. Beispielsweise, wenn wir die Stimme des inzwischen trockenen Alkoholikers Eric Clapton von heute hören, während wir Bilder aus der Mitte der 1970er Jahre sehen, wo er besoffen auf der Bühne torkelt. I managed to come off heroin, but I just went from one addiction to another. Mit Heroin habe ich aufgehört, aber es folgte gleich die nächste Sucht. Für mich war der Alkohol viel gefährlicher als Heroin. But for me, alcohol was far more dangerous than heroin. Resümiert Slowhand. Es gibt keine Musikerdokumentation, die ich kenne, die sich so intensiv und überzeugend auf die Widersprüche und Abgründe eines Künstlerlebens einlässt. Vielleicht hat Eric Clapton den Blues, den er ja so liebt und dem er so viele Impulse gab, ja doch ungeheuer im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. Eric Clapton, Life in 12 Bars von Lily Finney Sanok, auf DVD, Blu-ray und als Video on Demand, das Meisterwerk einer Musikerbiografie.